Tibu, Tiba, Tibu, Tibu, Tiba, heißt ich bin verliebt wie noch nie verliebt. Tibu, Tiba, Tibu, Tibu, Tiba, dass es sowas gibt, hätte ich nicht gedacht. Das hast du gemacht, Chichibu. Chichibu, Chiba klingt wie Zauberei, aber für uns zwei ist es wahr. Chibu Chiba heißt ich bin verliebt wie noch nie verliebt. Chibu Chiba, Chibu Chibu Chiba, dass es sowas gibt, hätte ich nicht gedacht. Das hast du gemacht, Chichibu. Chichibu Chiba klingt wie Zauberei, aber für uns zwei.